Weisheitslehre dieser Knaben. Sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dieser Sitz der Götter hier? Doch zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Wo Tätigkeit wohnet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und laut und rein. Erzittere, feige Böse, kann ihnen retten. Also dich berügt, ein Weib tut wenig, plaudert viel. Du Jüngling glaubst dem Zungenspiel. O liegte doch Sarastro dir die Absicht seiner Handlung für. Die Absicht ist nur allzu klar. Riss dich der Räuber und Erbarmen, kam ihnen aus der Mutter Armen. Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Man opfert vielleicht sie schon. Mir dies zu sagen, teurer Sohn, jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Zeit und Pflicht. Wann also wird die Decke schwinden? Sobald ich hörte Freundschaft Hand ins Heiligtum zum ewigen. Das Licht dein Auge finden. Halt, halt, Jüngling, ohne nie. Bald, bald, bald, sagt ihr oder nie, ihr Unsichtbaren, saget mir, liebt den Paminan. Wäre allmächtiger zu eurer Ehre.